Vorerst geht es ums Geld, später um die Freiheit. Ein Text von Nationalrat Jean-Henri Dunant, SVP Basel. Keine 24 Stunden nach der Zustimmung der Schweiz zur Kohäsionsmilliarde meldete sich bereits der Generaldirektor für Außenbeziehungen der EU mit Forderungen und Drohungen an die Schweiz. Unser Land müsse sein Steuerwesen und die kantonalen Steuerregime auch den EU-Wettbewerbsregeln anpassen. Die Gefahr ist groß, dass die zunehmend selbstunsichere Schweiz auch diesmal erneuten Forderungen brav nachgibt. Sie hat bereits mit der Zustimmung zur Kohäsionsmilliarde die Möglichkeit aus der Hand gegeben, die Nachforderungen von 350 Millionen Franken für Rumänien und Bulgarien durch ein Referendum bekämpfen zu können. Und nun wird die Schweiz wieder angegriffen und als Profiteurin oder Rosinenpickerin tituliert. Frau Bundesrätin Calmy-Rey zeigte sich über diese Intervention offiziell irritiert. Das war aber auch schon alles. Dass die EU sofort Druck auf die tiefen Holdingsteuern in einigen Schweizer Kantonen ausübt, passt doch eigentlich ganz gut in die sozialistische Konfiskationsmentalität. In Tat und Wahrheit geht es immer wieder direkt oder indirekt um das Bankgeheimnis, ein Bestandteil unserer freiheitlichen Ordnung. Innerhalb der EU sind die meisten Staaten sozialistisch regiert. Diesen rot indoktrinierten Staaten mit ihren überdimensionierten staatsbedrohenden Schuldenpyramiden passt die freiheitliche Ordnung, welche in der Schweiz noch vorherrscht, überhaupt nicht. Sie wollen mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Bürger Vermögenswerte in Schweizer Banken deponieren, wo der Fiskus kein automatisches Einsichtsrecht in private Vermögensverhältnisse hat. Überdies will die EU bei jeder Gelegenheit von unserem Ersparten abschöpfen. Der Dirigismus in diesen Ländern macht die Bürger trotz allen schönen Worten wieder zu Untertanen. Ihr Arbeitsertrag wird zu über 50% weggesteuert. Es lohnt sich bald nicht mehr, überhaupt zu arbeiten. Der ungeheure Kontroll- und Verwaltungsapparat frisst alle Steuern auf. Wen wundert es, wenn die so geplagten Leute versuchen, ihr Erspartes bei uns in Sicherheit zu bringen? Ins gleiche Kapitel gehört die Anprangerung der Schweiz durch die EU, weil sie niedrigere Steuern erhebt. Die EU fordert Steuerharmonisierung. Wir sollten also unseren Steuervorteil opfern, damit EU-Bürger weiter geschröpft werden können. Leider gibt es in der Schweiz ernstzunehmende Tendenzen, mit diesem konfiskatorischen Vorgehen der EU gleichzuziehen. Steuerharmonisierung unter den Kantonen, allmähliche Anhebung der Mehrwertsteuer bis auf EU-Niveau, oder die Absicht, die Krankenkassenprämien genau für diejenigen, die ohnehin die höchsten Steuern bezahlen, ganz massiv zu erhöhen. Auch in Schweizer Kantonen, zum Beispiel in Basel-Stadt, sind bald 10% der Einwohner Staatsangestellte. Wenigstens kennen wir in der Schweiz noch das Initiativ- und Referendumsrecht, welches wir verlieren würden, falls die Schweiz der EU je beitreten sollte. Es wäre gut, wenn die Stimmbürger zukünftig in den Abstimmungsunterlagen auch das Kleingedruckte lesen würden. Denn nur die allergrößten Kälber,